1. We had der Stadt volle Blutschuld, die ganzlich mit Lügen und Gewalttaten erfüllt ist und deren Raubzug niemals enden. 2. Man hort das Nolen der Peitschen und das Gerasel der Räder, waren förder Jagen und Wagen rollen. 3. Angreifend Reiter, Funkelnschwerter und Blitzend Landsend sind zu sehen, waren unzahlig Menschen getotet werden und sich so viel Leichen ansammeln, dass man über sie stolpert. 4. Dies geschieht aufgrund der zahllosen Verführungen der Hür, die lieblich und zauberkundig ist und ganz Volker so in nationen mit ihrer Hüre und ihren Zauberkunsten betort. 5. See, ICH Wendy Minkagendich, Sprich der Herr der Hirscheren, ICH wird deinen Rock Hoxihen und den Bloss den Volken soe den Schande den Konigreichen Zagen. 6. ICH wird Schmutz auf dich werfen, dich interen und dich zu einem Schauspiel machen. 7. Dann werden all, die dich sehen, ver dir fliehen und sagen, Ninivist verwustet. Wer wird mitlied mit ihr haben? Woher soll ICH Trost für dich finden? 8. Bist du etwa besser als Noamon, dien den Nilamen lag, ringsum von Wasser umgeben, der Fluss als Bulwark und Mauer diente? 9. Kushita und unzahlig Ägypter waren ihr Stork, waren Putere und Libya ihr Helfer bildeten. 10. Doch auch sie must in die Verbannung und Gefangenschaft sehen, ihr kinder Worden und Alan Strassnecken zerschmettert, über ihr angesehenen Männer wird das Los geworfen und all ihr wichtigen Persönlichkeiten werden in Fesseln gelegt. 11. Auch du wirst betrunken und ohnmächtig werden, du wirst ebenfalls vor dem Fein schützen müssen. 12. All den Festungen sind wie Feigenbaum mit Fru Feigen, wenn man sie schüttelt, fallen sie direkt in den Mund dessen, der sie essen will. 13. See, den Krieger sind in dir Frauen, die Tor deines Land stehen weiterfen, und fewer verset den Riegel. 14. Schopfer Wasser für die Belagerung, verstark den Festungen. Tritt in den Tun und Stampfer Lem, nimm die Siegel form zur Hand. 15. Dort wird dich das fewer verzehren und das schwert dich vernichten, wie ein Karfischwurm wird es dich verschlingen, selbst wenn du dich vermerst wie die Käfer oder die Huschrecken. 16. Dein Handler sind zahlreicher als die Stern am Himmel, doch wie Käfer hoten sie sich und fliegen davon, so dass niemand weiß, wohin sie verschwunden sind. 17. Dein Fürsten sind wie Huschrecken, dein Befehlshaber wie ein Schwarm von Huschrecken, die sich in kalter Zeiten den Mauern niederlassen, doch wenn die Sonne aufgeht, fliegen sie davon, und niemand weiß, wohin sie gegangen sind. 18. Dein Hirten schlafen, o König von Assyrien, dein Edlen ruhen, dein Volk ist auf den Bergen zerstreut, wann das Gemmen des Sammelt. 19. Es gibt kein Linderung für deinen Schaden, dein Wund ist unheilbar. All, die Dynatrik von dir Horen, klatschen deswegen in die Hand, denn wer hat nicht standig den Bossheit erfahren müssen.